Transformation Nummer 1, von Schwachen zum Starken. Vom Schwachen zum Starken. Sagt bitte Starken. Okay. Und ihr werdet nachher ein bisschen stärker ausschauen als jetzt. Halleluja. Jesus Christus ist der größte Reformator der Weltgeschichte. Und diese Initialen, GC, das habe ich auf meinem Auto, auf meinem Nummerschild. Und das gefällt mir so sehr. Ich möchte das in die Welt rausposaunen. Er ist mein Herr, Jesus Christ, Jesus Christus, okay? Und er ist der größte Reformator der Weltgeschichte. Das ist erstmal eine unbestrittene Tatsache. Okay, jeder normal denkende Mensch wird dir niemals Nein dazu sagen. Das ist unbestritten. Er ist der größte, einflussreichste in der ganzen Weltgeschichte. Das ist die Persönlichkeit, die unsere Welt verändert hat. Das ganze Lauf von der Zeit sogar, es gibt nach Jesus Christus und vor Jesus Christus, da ist diese Geburtsdatum hat die Wende geschaffen, epochal. Und du kannst es laut sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Damit beweist du, er ist auch der Transformator. Also er ist nicht nur irgendwelche Geschichtspersönlichkeit, sondern er wirkt heute in deinem und in meinem Leben. Und wenn das so ist, dann darfst du sagen, er hat mein Leben transformiert. Okay? Und das ist das, womit auch kein Mensch streiten kann. Also da kann man nicht streiten, wenn du sagst, hey, er ist in mein Leben gekommen, er hat mein Leben verändert. Ich habe mit ihm heute Morgen gesprochen. Also ist dein Problem, wenn du daran nicht glaubst, aber ich habe es erlebt. Halleluja. Wir möchten heute eine Geschichte aus Matthäus Kapitel 15 anschauen. Vom Vers 21 bis 28. Lass uns das mal lesen. Es ist eine krasse Geschichte, über die ganz selten gepredigt wird. Also ich habe sehr wenige Predigten darüber gehört. Viel mehr gibt es Predigten über die Frau am Brunnen und so weiter. Aber diese Geschichte hier, sie ist so unbequem und etwas schwer zu verdauen. Deswegen wird darüber auch wenig gesprochen. Aber wir möchten heute unbedingt diese Stelle anschauen und ich weiß, Gott möchte zu dir sprechen durch dieses Beispiel. Okay, und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie viel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Okay, Vers 23, das beschäftigt mich am meisten. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. In der Übersetzung Hoffnung für alle steht, Jesus beachtete sie nicht. Und da frage ich mich, und da fragen sich auch viele von uns vielleicht, ich weiß, das ist ein bisschen komisch. Weil er redet nicht mal mit dir, er ignoriert sie. Und Vers 23 sagt, da traten seine Jünger herzu. Die Jünger kamen schon zu Jesus und sagten, hey, du musst was machen, hörst du nichts? Und wir denken, ja, die Jünger waren barmherziger sogar als Jesus oh, die kümmern sich um diese arme Frau. Aber nein, der Grund, warum sie sagen, dass etwas sagen, ist, denn sie schreit uns nach. Also Jesus, antworte ihr bitte, denn sie stört uns, damit sie endlich Mund hält. Okay? Antworte, mach etwas. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Stell dir vor, die Frau steht neben ihm und er redet nicht mal mit ihr, sondern er redet zu den Jüngern. Er ignoriert sie total. Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand über dich spricht mit einem anderen und du bist da in der Nähe? Und was sagt er? Ich bin nicht zu ihr gesandt. Mit anderen Worten, er sagt, ich habe keinen Auftrag für sie. Oh. Und da steht es weiter. Vers 25. Da kam sie, fiel vor ihm nieder. Vers 25, nur diesen Vers. Er erwartete das nicht. Diese Frau kam zu ihm noch näher. Und das wäre mir persönlich peinlich. Weißt du, wenn jemand zu mir so nahe tritt, dann trete ich etwas zurück. Es gibt Länder, wo man ganz besonders dem Prediger nach dem Gottesdienst Danke ausdrückt und sagt, Dankeschön. Das finde ich sehr schön und super, aber dabei geht es nicht nur um die Handschütteln, sondern manche Leute müssen unbedingt leibhaftig ihre Liebe ausdrücken. Und das habe ich manchmal erlebt in Nicaragua oder in Kuba oder woanders. Und die müssen unbedingt dich umarmen. Sie kommen so ganz nah zu dir als Prediger und so leibhaftig drücken sie ihre Liebe aus. Und das war für mich ganz neue Erfahrung, als ich so von ca. 100 Leuten nach dem Gottesdienst umarmt wurde. So ganz, ganz herzlich. Und manche lieben Omas, die fallen dich um den Hals und knutschen so richtig dich ab. Und da wirst du nass von lauter Liebe. Und wehe, du benutzt dabei noch Taschentuch. Das darfst du nicht machen, erst nachher. Und so kam es hier mir vor, dass diese Frau an Jesus noch näher tritt, anstatt sich wegzudrehen und beleidigt wegzugehen, denn Jesus hat sie ja beleidigt hier. Ha? Anstatt irgendwas Schlechtes dann über Jesus zu reden oder ein Buch zu schreiben, höchstpersönlich von Jesus Christus, anstandslos ignoriert. Oder ein Buch mit dem Titel Wo bleibt die Barmherzigkeit? Ja, oder ein Buch Himmelschreiende Ungerechtigkeit. Also das wäre ja ein Buch. Das Buch lässt sich bestimmt ganz gut verkaufen, denke ich. Und das macht sie aber nicht. Sondern sie geht noch näher zu ihm und spricht, Herr, hilf mir! Weißt du, wenn mich eine Frau bitten würde, da geschieht etwas in mir als Mann. Weißt du, wenn eine Frau bittet und sie bettelt hier, da muss sich was ändern, sofort. Da muss ich irgendwas tun und muss ich reagieren, sie verteidigen oder so. Aber Jesus ist anscheinend hier gar nicht bekümmert um die Sache und es hat nicht eilig, der Frau zu helfen. Und er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Und du musst wissen, Hund in Israel ist genauso wie Schwein für uns heute. Und der größte Wunder für mich ist, wie diese Frau reagiert. Und sie hat eine schockierende Demut bewiesen in der Sache. Dass sie nicht einfach wegläuft, obwohl Jesus sie nicht beachtet und sie macht überhaupt keinen Eindruck von beleidigt sein, sondern sie geht noch näher an ihn ran. Und dann sagt er etwas zu ihr und da würden die meisten Menschen einfach den Rücken kehren. Verstehst du? Wenn man sowas sagt, dann sagt er, sagen die Menschen, nie wieder werde ich zu diesem Mann kommen. Er ist kein guter Hirte. Ich werde seine Kirche nie wieder betreten. Wie kann er so anstandslos sein? Warum hat er mich erniedrigt? So, und dann ganz öffentlich dazu. Aber sie sprach, Vers 27 steht, ja, Herr. Sie sagt, ja, Herr. Ja, ich bin es. Sie verteidigt sich kaum, sondern sie bekennt ihre Sünden dazu. Stell dir vor, sie gibt es zu. Ja, ich bin eine Sünderin. Ja, und das ist das, was hier als Reue oder als Buße man sagen kann, dass sie Buße tut hier vor Jesus. Okay? Sie dreht sich nicht um, sondern sie bekennt sich zu ihrer Sünden. Und wir wissen nicht überhaupt, wer diese Frau war. Wir wissen auch nicht, mit wem sie diese Tochter gezeugt hat. Wir wissen nicht die Geschichte. Okay? Jesus weiß das vielleicht viel besser. Nicht vielleicht, sondern genau. Aber die Frau zeigt Buße. Und dann sagt sie, Vers 27, und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Dass Jesus das zu seinen Jüngern gesagt hat. Nee. Nie. Zu der Frau aber sagt er sowas ganz, ganz, ganz Kräftiges. Er sagt, oh Frau, dein Glaube ist so groß. Jesus ist so begeistert über diese Frau, dass es aus ihm einfach rausplatzt. Er muss es einfach so sagen, oh Frau, dein Glaube ist so groß. Und ich will versuchen, diese Geschichte uns heute so einfach, wie es nur geht, zu erklären. Manchmal lässt Jesus uns auf seine Antwort warten. Ihr Lieben, manchmal sagt Jesus Nein und meint Ja. Okay, es ist etwas vielleicht schwer zu verstehen, aber es ist jetzt auch aus diesem Beispiel und auch anderen Beispielen, was ich jetzt zeigen werde, deutlich sichtbar. Er will wissen, meinst du es ernst? Meinst du es wirklich? Willst du es so, wie die meisten Menschen es wollen? Oder willst du es wirklich? Einmal kam er zu einer Hochzeit und da geschah etwas ganz Peinliches. Der Wein ist ausgegangen. Und Jesus war nur als Gast da bei dieser Hochzeit und Maria auch als eine Gästin. Und doch kommt Maria zu Jesus und sagt, hey Jesus, da ist ein Problem. Der Wein ist ausgegangen. Okay, Maria ist ja die Mutter von Jesus. Sie kann ihm sagen, was sie will. Und Jesus aber antwortete, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hey. Er sagt ihr ganz klar und deutlich, es ist nicht unsere Sache. Es ist nicht meine Sache, es ist auch nicht deine Sache. Okay? Es ist die Sache vom Bräutigam. Sein Problem. Musste er doch rechnen können, wie viele Gäste er hat und wie viel sie trinken. Aber die Mutter macht etwas Komisches. Sie hat von Jesus dieses Nein gehört. Aber sie geht zu den Kellnern und sagt den Jungs, hey, passt auf. Wenn der Mann da hinten euch was sagt, dann tut es. Wie kommst du auf die Idee, dass er überhaupt etwas sagen wird zu diesen Kellnern? Woher weiß sie das, dass er irgendwas vorhat? Er hat doch gerade eben dir gesagt, es ist nicht seine Sache. Es ist auch nicht deine Sache, Maria. Aber sie wusste ihren Sohn. Sie wusste, dass er ihre Bitte nicht ignorieren kann. Und deshalb sagt sie, Jungs, hört auf ihn, wenn er gleich zu euch kommt. Und ich meine, da müssen wir auch Maria auch recht geben. Okay, Maria hat hier wirklich recht. Was Jesus sagt, das sollen wir tun. Und da bin ich gerne katholisch, okay. Wenn wir schon das so Maria abnehmen, dann bin ich gerne katholisch. Und nicht alles in deinem Gebetsleben wirst du auf einmal bekommen. Nicht alles, okay? Du wirst nicht auf einmal deine Antworten bekommen. Und wer sagt es dir, dass du beim ersten Gebet die sofortige Antwort bekommst? Woher weißt du das? Woher nimmst du das? Meine erste Predigt zum Beispiel, das war ein Flop. Und was habe ich daraus beschlossen? Dass ich nicht predigen werde, dass Gott das nicht will von mir, dass es nicht meine Berufung ist. Nein, sondern ich habe weitergemacht. Und das, was wir erleben manchmal, es ist wie eine Niederlage, wenn du das erste Mal machst. Okay? Als ich das erste Mal versucht habe, meine Frau für mich zu gewinnen, das war auch ein Flop. Und zumindest sah es so aus. Aber nun ist sie brav an meiner Seite schon 27 Jahre lang. Wir sollen kämpfen. Amen. Wir sollen kämpfen. Wir sollen weitergehen. Und das ist das, was die Stärken ausmacht. Die starken Menschen, die gehen weiter vor. Die klopfen weiter an. Ihr Klopfen wird noch stärker. Anstatt sich zurückzuwenden und wegzugehen, du versuchst weiter. Okay? Und Jesus sagt, klopft an, es wird euch aufgetan, Leute. Amen. Es ist ein Zuspruch. Gott sagt, es wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Okay? Das ist das, was Jesus ohne irgendwelche Wenn und Aber sagt. Aber du sagst, ich habe aber keine Antwort gerade jetzt. Ja, dann sollst du weiter klopfen. Und willst du es oder willst du es wirklich? Darum geht es, wenn wir erste Frage oder erste Antwort nicht beantwortet bekommen haben. Und wie hat sich diese Frau gefühlt, denke ich mal, als Jesus sie nicht beachtete? Nicht so wohl, nicht so schön. Ja? Und er sagte, er hat keinen Auftrag für sie. Ich weiß, wie viele reagieren würden, ey, der ist so hartherzig. Wie kann er so mit mir umgehen? Wie kann er so mit mir reden? Er hat keinen Auftrag für mich. Na, dann eben nicht. Dann werde ich mit meiner Tochter zu einem anderen Arzt gehen. So ungefähr denken viele Menschen. Und die Schwachen, die reagieren genauso. Die schwachen Menschen, die von ihrer Seele geleitet werden und nicht vom Glauben. Das ist die Schwachheit, die so beleidigt weitergeht und dann über andere herzieht. Einfach von oben herab. Und der Glaube sagt, nein, ich werde nicht zurückweichen. Ich werde weiter klopfen, ich werde weiter bitten. Ich bleibe dran, auch wenn die Antwort erstmal ausbleibt. Ich bleibe dran. Hörst du mich? Noch ein Beispiel, Jakobus 5, Vers 17. Lass uns dieses Text nochmal lesen. Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Und da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Steht eindeutig hier, er war ein Mann wie wir. Ein Mann wie du. Ein Mann wie dein Nachbar. Ein Mann wie ich. Genauso aus Fleisch und Blut. Nicht irgendwelcher Engel. Okay? Er war ein Mann wie wir. Aber er gab nicht so schnell auf wie wir. Er ist nicht derjenige gewesen, der einfach nach dem ersten Gebet wegging. Und hier steht es, er betete und da gab der Himmel Regen. Und wir denken, er hat einfach so gebetet und da fiel der Regen von oben. Nein, war es nicht so. Ich bin so froh, dass es in der Bibel genau geschildert wird, wie Elia bei diesem Gebet vorging. Es steht genau explizit da. Und das möchte ich euch erzählen. Elia betete um den Regen. Und nach dem ersten Gebet sagte er zu seinem Diener, hey, lauf mal auf den Berg und schau mal auf den Horizont. Siehst du da irgendwo eine Regenwolke? Und der Diener lief auf den Berg. Dann schaut er. Nee, ist nichts. Kommt zu Elia. Keine Chance, ist nichts da. Dann zweites Mal betete Elia. Und dann sagt er wieder zum Diener. lauf wieder zu dem Berg und schau, ob da was ist. Und Elina lief wieder auf den Berg. Ja, natürlich, ist gar nichts. Kommt er wieder zurück. Elia, nee, ist nichts. Elia sagt, mach weiter so. Nächstes Gebet, drittes Gebet. Er betet wieder und der Diener läuft wieder, drittes Mal. Er weiß die Antwort schon auswendig. Nein, ist nichts. Aber er macht es trotzdem und sagt, Elia, ist nichts da, nein. Elia macht weiter, viertes Mal, fünftes Mal, sechstes Mal. Und der Diener weiß, es geht jetzt um Ernst. Das ist wirklich ernst jetzt. Und Elia meinte tatsächlich ernst. Er sagte, ich werde so lange beten, bis die Antwort kommt. Und der Diener dachte, und ich werde so lange laufen, bis ich sterbe. So genau war es. Aber beim siebten Mal läuft der Diener zurück und er sieht eine kleine, klitzekleine Wolke. Auf dem Horizont ist so ein Pünktchen gekommen. So ein kleiner Pünktchen. Und der Diener versucht ja, daraus etwas Schönes zu machen. Und er will diese Nachricht so groß wie möglich rüberbringen. Denn er möchte ja nicht mehr laufen, okay? Und dann sagt er, Elia, da ist eine Wolke wie Mannesfaust. Wie Mannesfaust. Oh, und das ist die gute Nachricht für Elia. Und eigentlich ist es nur eine kleine Wolke. Weißt du, das ist das, was wir hier auch in der Gemeinde oder auch in Deutschland erleben. Wenn wir beten für die Erweckung, da ist noch eine ganz kleine Antwort. Und da stehen wir davor und können enttäuscht sein, denn sie sieht so wie eine Mannesfaust, nur ganz klein, diese Antwort von Gott. Verstehst du? Man kann sich dann enttäuschen lassen und aufhören zu beten. Doch Elia ist keineswegs enttäuscht. Er weiß, das ist meine Antwort. Und er sagt dem Diener, ey, spanne den Wagen. Wir fahren nach Hause, denn ich höre den Regenrausch. Ich höre das Gewitter. Es kommt schon. Also wir fahren schnell nach Hause. Halleluja. So ist der Glaube. So ist der Glaube. Wir hören den Rausch, Gewitter. Das Gebet wirkt. Dein Gebet wirkt. Auch wenn es nur eine kleine, klitzekleine Antwort ist. Und du versuchst irgendwas von Gott zu bekommen. Du betest. Und du betest und nochmal betest. Und das ist das, was Glaube heißt. Wir klopfen, wir bleiben dran. Wie diese Frau, weißt du, die sich nicht irgendwie abwendet, sondern die dran bleibt bei Jesus. Okay, das ist der Glaube. Das ist der starke Glaube. Deswegen sagt Jesus, wie groß ist dein Glaube, Frau? Ich möchte noch eine Geschichte mit euch teilen. Die hat mich beschäftigt jetzt vor kurzem. Und das ist Richter, Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 11 und 12. Lass uns diese Geschichte auch lesen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Opra. Die gehörte Joas, dem Abi-Isriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Da lesen wir weiter. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, Ach, mein Herr, sagt er, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deine Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Sieh, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Du, es geht hier um einen Mann, wirklich ein Pessimist, ein Zweifler. Und Gott oder Engel sagt zu ihm, du bist der tapfere Held. Tapferer Held ist Gideon. Aber was sagt er? Ich bin der Jüngste in der Familie und meine Familie ist die kleinste in der Sippe und meine Sippe ist die kleinste im ganzen Land und unser Land ist sowieso das kleinste und da ist Hungersnot und ich bin kaum geliebt von jemandem. Okay, ich weiß überhaupt nicht, warum ich auf dieser Welt bin und selbst bei der Süßigkeitverteilung, wenn ich drankomme, bleibt für mich nichts übrig. Hörst du das? Ganz genau so. Der Gideon, der Kleinste, der Kleinwüchsige, der aus der kleinsten Familie. Und da kommt zu ihm der Engel und sagt, hey, du tapferer Held! Ist das ein Witz? Frag mal deinen Nachbarn, ist das ein Witz? Ja? Der Engel sagt nicht mal Hallo oder Shalom, sondern er kommt gleich zum Punkt und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und kannst du dir vorstellen, was in dem Kopf von Gideon abläuft? Hey, wer ist hier ein tapferer Held? Wen meint er überhaupt? Gideon, ich, tapferer Held, ich bin doch der Loser in meiner Klasse. Bin immer der Jüngste, der Kleinste, der Letzte gewesen. Und Gideon antwortet so typisch pessimistisch, wie eben ein Loser auch sagt und denkt, sagt, ach, oh Herr. Wenn der Satz mit ach anfängt, dann weißt du, was kommt, ja? Dann weißt du schon sicher, kommt nichts Gutes raus. Ja, und dann sagt er, ach mein Herr, ich bin doch so und so und so. Und man könnte meinen, Gideon ist demütig. Man könnte meinen, Gideon spricht doch von den Tatsachen. Ja, er ist doch der Kleinste und seine Familie ist die Kleinste und so weiter. Nein, aber da redet der Zweifler und da redet ein Pessimist. Und Gideon stellt diese berühmten W-Fragen. Warum? Weshalb? Womit? Und wo? Und wenn? Weißt du, er fragt immer, wenn Gott mit uns ist, wo ist Gott denn überhaupt? Warum muss ich das machen? Womit soll ich irgendwas tun? Mit anderen Worten, ich kann es nicht tun. Und hier treffen sich zwei Welten aufeinander. Die heiße Front von Gott und die kalte Front von Gideon. Und dann gibt es so ein mentales Gewitter in seinem Gehirn. Und er kann es nicht fassen. Und wieso sagt Gott, ich bin mit dir? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht zweifelt, ist dumm. So ungefähr klingt es heute, weißt du das? Es gehört heute zum Klugsein, alles anzuzweifeln. Alles unter Verdacht zu stellen, was der andere sagt. Und ob er das auch so meint, wie er das sagt. Und warum ist er so? Und warum sagt er das? Und dann geht man so zweifelnd durch das Leben und man glaubt niemanden wirklich, sondern man hat immer so Zweifel im Hirn. Oh, alles muss man so ganz vorsichtig genießen. Oh, man kann keine wirkliche Überzeugung haben heute. Und weißt du, wenn man keine wirkliche Überzeugung hat, dann hast du auch nichts, wofür du kämpfst in deinem Leben. und man bildet sich ein, alles unter Verdacht sehen zu müssen, dann merkt man, dass das Leben ohne Glauben und Vertrauen gar nicht mehr funktioniert. Verstehst du? Ohne Glauben und Vertrauen kannst du nicht mal in einen Bus steigen. Okay? Du kannst doch nicht von jedem Busfahrer verlangen, wo ist Ihr Führerschein, Herr Busfahrer, bitte. Erstmal Ihren Führerschein zeigen. Ich glaube Ihnen nicht. Oder in der U-Bahn. Ja? Das Leben funktioniert niemals ohne Vertrauen, ohne Glauben. Und wenn der Mensch das merkt, dann ist es meistens zu spät und im nächsten Leben landet man unter allen Zweiflern in einem ziemlich heißen Ort. Und da möchte ich nicht hin und du wirst auch nicht. Also lass uns schnell diese Zweifel loswerden. Amen.